I grew up in Jersey in the 1960s, and at that time Jersey was famous for its cows, for its... Also als ich in Jersey aufgewachsen bin in den 60er Jahren, da war das eine Insel, die vor allem durch Kühe, Landwirtschaft und Tourismus geprägt war. Es war eine wunderschöne Insel. So schön, dass auch viele Touristen aus ganz Nordeuropa, vor allem natürlich aus dem Vereinigten Königreich, aber auch aus Deutschland kamen. Und es war damals noch kein Steuerparadies, einfach nur eine schöne Insel. Es gab zwar einige Banken und eine kleinere Industrie, aber dass es sich zu einem Steuerparadies, einer Steueroase entwickelt hat, das passierte eigentlich erst in den 70er Jahren. Als ich Mitte der 80er zurückkam, fand ich zu meiner Überraschung viel weniger Tourismus als vorher. Dafür ein solide entwickeltes Finanzzentrum und ein Steuerparadies, wie es in Europa sonst seinesgleichen sucht. Also das hatte sich Die Insel hatte sich vollkommen verändert. Man konnte sie praktisch nicht mehr wiedererkennen. Es war wirklich ein richtiges Finanzzentrum geworden, das viele Banken und Banker aus ganz Europa und Amerika angezogen hat. Als ich jetzt im März noch einmal da war, habe ich die Insel meiner Kindheit so nicht wiedergefunden, sondern eine von Banken und vom Finanzsektor dominierte Insel. Was ist denn passiert in den 1970er Jahren, damit Jersey und Guernsey und andere Orte das werden konnten, was sie heute sind? Das muss man in einem historischen Kontext sehen. Es gab ja schon andere Länder, die sozusagen eigene Steueroasen eingerichtet hatten, auf den Bahamas, auf einigen karibischen Inseln, in denen zum Beispiel US-Kunden ihre Gelder unterbringen konnten. In den 70er Jahren vergrößerten sich die Finanzmärkte extrem, also das Wachstum war in dieser Zeit ganz stark, sodass auch gesteuert die City von London als Schwerpunkt der globalen Finanzmärkte heranwuchs und sich herausbildete. Und die Cayman Islands und die Karibikstaaten, die heute bekannt sind als Steuerparadiese, die entwickelten sich sozusagen als Satelliten der City von London. Und die waren natürlich ursprünglich nicht zur Steuerflucht gedacht. Dagegen verwehrte sich die britische Regierung natürlich immens. Es ging vielmehr darum, den Kapitalfluss zu steuern. Das heißt, Gelder aus anderen Ländern, wie zum Beispiel Lateinamerika oder Osteuropa, sollten über diese Steueroasen, über diese Steuerparadiese sozusagen auf geheimen Wegen zurück zur City von London gelangen, sodass man das Geld sozusagen wieder nach Hause zurückbringt. Diese Finanzflüsse sollten so maximiert werden und die City von London sozusagen zum globalen Finanzzentrum werden. Nach dem, was Sie gesagt haben, ist die Vermeidung von Steuern, darüber wird immer viel geredet, gar nicht das Hauptproblem dieser sogenannten Steueroasen, sondern eher die Vermeidung von Regeln. Und deshalb sagen ja auch viele Leute, dass die Steueroasen einer der wichtigsten Gründe für die Weltfinanzkrise sind, in der wir uns gerade befinden. Well, let me begin by saying that I agree that tax havens have contributed to the financial crisis. Erstmal muss ich sagen, ja, das stimmt. Die Existenz der Steueroasen, Steuerparadiese hat definitiv mit zur Finanzkrise beigetragen. Das muss man beginnen mit dem Thema des Schattenbanksystems, das heißt der geheimen Banken, die sozusagen im Verborgenen arbeiten und in denen sich sozusagen in den Steueroasen oder in Übersee-Finanzparadiesen Finanzflüsse sammeln, ohne dass irgendeine Form der Kontrolle stattfindet. Das heißt, dass diese Finanzsummen, die sich dort ansammeln, in keiner Form in Bilanzen der Banken erscheinen, zu denen sie eigentlich gehören. Diese gesammelten Schulden, die es tatsächlich eigentlich sind, werden sozusagen als Schuldscheine, als Schulden verkauft auf dem globalen Markt. Eine Firma aus Jersey zum Beispiel hat sich darauf spezialisiert, Firmen so zur Finanzflucht, zur Steuerflucht zu verhelfen. Die Öffentlichkeit weiß über dieses System nicht wirklich viel und es wird auch dafür gesorgt, dass das weiter im Verborgenen bleibt. Dies birgt natürlich enorme Risiken in sich, weil das alles in einem unregulierten Rahmen stattfindet, in einem sogenannten steuergünstigen Umfeld. Was bedeutet das? Natürlich nur günstig für diejenigen, die so arbeiten. Steuergünstig für die einen heißt natürlich schlecht für die anderen. Wie nun die Steueroasen zur Krise des Finanzsystems beigetragen haben, diese ganzen Vorgänge sind von den Finanzaufsichtsbehörden einfach nicht kontrolliert worden. Nicht außer auch, weil sie nicht wirklich verstanden worden sind. Es handelt sich um wirklich komplexe Strukturen, die nicht mal die eigentlichen Leute, die damit beschäftigt sind, verstehen. Auch die Finanzjournalisten verstehen sie oft nicht, die das dem Volk, den Menschen nahe bringen sollten. Wie soll es dann die allgemeine Öffentlichkeit verstehen, wenn nicht einmal die Fachleute durchsehen? Dadurch, dass es niemand versteht, sozusagen hat sich das über einen so langen Zeitraum aufgebaut und konnte mit seiner komplexen Struktur und seiner auch geheimen Struktur so verheerende Wirkungen haben. Die Steueroasen haben insofern also zur Krise beigetragen, als sie eine Umgebung für diese gefährlichen und komplexen Strukturen bilden. Hiding risk and hiding what's happening within the markets. Wir reden im Deutschlandradio Kultur mit John Christensen von der Nichtregierungsorganisation Tax Justice Network über die Steueroasen und das, was sie wirklich tun. Und Sie haben ja gerade, Herr Christensen, gesagt, dass viele, unter anderem auch die Wirtschaftsjournalisten, nicht verstehen, was da wirklich passiert. Was ich jetzt, glaube ich, verstanden habe, ist, dass die klassische Steuervermeidung, gerade von Privatleuten, aber auch von großen Firmen, gar nicht das Hauptproblem dieser Länder mit kuriosen Finanzsystemen ist, sondern ganz andere Dinge. Nun frage ich mich aber, wenn es doch im Interesse von Washington, von London, vielleicht auch von Berlin und Paris gar nicht ist, das zu beenden. Wie kann es dann beendet werden? This problem is a problem running right the way through the financial system. Das größte Problem ist eigentlich der Mangel an politischem Willen. Das heißt, diese Märkte transparenter zu gestalten, ist nicht immer im Sinne der Regierung. Die Maßnahmen, die zum Beispiel in diesem Hinblick jetzt von der G20 besprochen werden, sind im Grunde viel zu bescheiden. Es sind Randmaßnahmen, die kaum etwas bewirken. Es ist fast lächerlich, was da beschlossen wird. Das liegt auch daran, dass zum Beispiel die britische Wirtschaft auch auf dem System der City of London beruht. So stützt sie sich. Nun ist die Frage, wie kann man das gegen diese Widerstände ändern? Vor einigen Jahren war ich überrascht, in den britischen Archiven immer wieder neu zu finden, über die Jahre, in denen sich die Regierungen geändert haben, dass alle immer wieder gesagt haben, hui, da haben wir ein Problem, es muss sich etwas ändern. Und was ist passiert? Gar nichts. Es hat sich überhaupt nichts geändert. Und ich denke, das liegt auch daran, dass man das national gar nicht lösen kann. Das ist ein Problem, das international angegangen werden muss. Sonst ist es komplett sinnlos. Man kann nicht hier einen Steueroase schließen, dann macht dort eine andere auf. Der Informationsfluss zwischen den Ländern muss funktionieren, in der Hinsicht, dass Profite nicht mehr einfach so in Steueroasen verschoben werden können. Gegen diese Bestrebung, diese Sachen zu verhindern, gibt es natürlich eine Reihe von Lobbys, die verhindern wollen, dass wir uns mit unseren Zielen durchsetzen. Man muss unsere Organisation sehen im Sinne von einer Gruppe, die versucht, für das Thema der Steuern das zu tun, was Greenpeace für die Umwelt tut. Also wir versuchen, Druck auf Politiker auszuüben, massiven Druck auf Regierungen, dass sie dieses Problem nicht mehr länger ignorieren können. Das ist insofern entscheidend, als es bisher meistens hauptsächlich ein Problem war für Lateinamerika, für Afrika und andere Entwicklungsländer. Jetzt aber auch zunehmend sich als ein Problem für die erste Welt entwickelt. Also dass in den USA, in Großbritannien und anderen Ländern Europas die öffentlichen Finanzen massiv unter Druck geraten sind. Und nunmehr sich daran gemacht werden muss, die Gelder woanders einzusammeln. Das heißt, bei denjenigen, bei den großen Firmen und so weiter, die in großem Stil versuchen, Steuern zu vermeiden. Das heißt, indem sie ihre Gelder in Offshore-Banken oder in Steuerparadiesen lagern. Also diese Leute müssen nun sozusagen zur Kasse gebeten werden. Alleine in Großbritannien gab es im letzten Jahr ungefähr 10 Milliarden Steuerverluste. Also das sind Probleme, mit denen sich Washington und London und so weiter nun massiv konfrontiert sehen. Also es wird ein enormer Druck ausgeübt, dahingehend, dass diese Regierungen den Krebs in ihrem eigenen System angreifen müssen. Under huge pressure to tackle this cancer within their own system. John Christensen, ich danke Ihnen, dass Sie da waren. Ich hoffe, wir haben ein bisschen mehr verstanden von dem, was wirklich in den Steueroasen passiert. Und vielleicht können wir ab jetzt hoffen, dass irgendwann, wir haben am Anfang darüber gesprochen, Jersey wieder eine Insel ist, die von Touristen und von Kühen lebt. Thank you very much for coming. Thank you.